контрольная работа 6А, задание 8, Карин kommt ins Warenhaus. Ich möchte gern ein leichtes Sommerkleid. Welche Größe bitte? Ist das für Sie selbst? Ja, Größe 46. In welcher Farbe? Am besten in Blau oder Bunt. Bitte. Hier ist ein hübsches Sommerkleid in Blau. Zeigen Sie mir bitte noch dieses Kleid in Bunt. Beide Kleider gefallen mir gut. Welches Kleid passt mir besser? Probieren Sie beide Kleider an. Meiner Meinung nach passt mir das Kleid in Blau besser. Ja, dieses Kleid passt Ihnen sehr gut. Was kostet es? 75 Mark. Gut, ich nehme es. Zahlen Sie bitte an der Kasse.